Nach den Schätzungen von Fachleuten mussten Sauropoden jeden Tag die unglaubliche Menge von 200 Kilogramm Pflanzen verzehren. Zum Vergleich, das sind fast 700 Dosen Baked Beans. Erstaunlicherweise denken wir aber bis heute nur selten daran, welche Schlüsselrolle Pflanzen für Evolution und Aufrechterhaltung der Dinosaurier-Ökosysteme gespielt haben müssen und welche Auswirkungen große Herden pflanzenfressender Dinosaurier auf die Vegetation jener Zeit hatten. Pflanzen werden in der Regel als bequeme Tarnung oder als passiver Hintergrund dargestellt, aber nicht als unentbehrlicher Teil des Lebens. Noch bemerkenswerter ist das alles, wenn wir daran denken, welche gewaltigen geologischen und ökologischen Prozesse sich zwischen dem Perm vor 298,9 bis 251,9 Millionen Jahren und der Kreidezeit vor rund 143,1 bis 66 Millionen Jahren abgespielt haben. Zu großen Veränderungen der Pflanzenwelt kam es mit dem Zusammenbruch der Wälder in der Karbonzeit sowie mit dem Aufstieg der Nacktsamer, Nadelgehölze und Palmfarne und später mit den Blütenpflanzen. Zu manchen Zeiten bedeckten warme, feuchte Wälder große Teile der Erde. Später schrumpften sie wieder auf kleinere Verbreitungsgebiete zusammen. Zur gleichen Zeit bewegten sich die tektonischen Platten weiter. Pangäa und später Gondwana brachen auseinander und bildeten die heutigen tropischen Kontinente. Während dieser ganzen Zeit entstanden neue Pflanzenarten, wanderten und entwickelten sich in den Tropen zu neuartigen, zunehmend isolierten Ökosystemen weiter. Heute ist uns klar, dass die Klima- und Umweltveränderungen, die mit einem derart umfassenden geologischen und biologischen Wandel verbunden sind, große Auswirkungen auf die Tierwelt haben mussten. Und in diesem Kapitel werden wir einen Blick auf die wissenschaftlichen Befunde werfen, deretwegen wir solche Gedanken heute für begründet halten. Die Vegetation der Dinosaurierzeit dagegen wird in Filmen zwar häufig dramatisch in Szene gesetzt, sie wurde aber aus der Evolutionsgeschichte herausgerissen, aus der Zeit, in der die Dinosaurier entstanden, sich auseinanderentwickelten, gewaltige Katastrophen durchmachten und heute als Vögel weiterleben. Liegt es daran, dass fossile Pflanzen so schlecht erhalten sind? Oder fehlt Pflanzen schlicht der medienwirksame Reiz, der von Reptilien ausgeht? Wie dem auch sei. Es ist höchste Zeit, dass wir die Pflanzen in die Geschichte der schrecklichen Echsen integrieren. Heute tun führende Wissenschaftler genau das. Sie erforschen mit neuesten Methoden nicht nur die Fossilien von Reptilien, darunter auch Dinosaurier, sondern auch Pollen und Holz aus der Umwelt vergangener Zeiten. Und unglaublicherweise ist hier und da sogar die letzte Mahlzeit eines Dinosauriers erhalten geblieben. Auch wenn man es sich nur schwer vorstellen kann. Als in der mittleren bis späten Triaszeit vor rund 240 bis 230 Millionen Jahren die ersten echten Dinosaurier, definiert durch eine Reihe besonderer Merkmale der fossilen Schädel, Becken und Extremitätenknochen, auf der Bildfläche erschienen, beherrschten sie nicht sofort die Erde. Sie flitzten zwischen großen Amphibien herum, aber auch zwischen anderen Reptilien, die immer artenreicher wurden, und zwischen den winzigen, primitiven Vorfahren der Säugetiere. Damals waren die Dinosaurier nur eine von mehreren Artengruppen, die auf der Erde nach extremen, umwälzenden Veränderungen überleben wollten.